Was ich jetzt mache, ist kein akademischer Vortrag in dem Sinn, sondern genau das, was ich in dem Summary aufgrund der Einladung, die mir Lust gemacht hat, angekündigt habe, nämlich über Impulse aus der Gründerzeit der kritischen Psychologie zu sprechen und nicht für irgendwelche Impulse, sondern etwas, was für mich immer wichtiger geworden ist, für eine marxistische Philosophie der Praxis. So. Das mag vielleicht manchen auf den ersten Blick auseinanderliegend erscheinen. Die große Überraschung bei der Vorbereitung, und dafür bin ich auch der Einladung dankbar, war die neue Begegnung mit diesem Buch, der sinnlichen Erkenntnis. Ich bin wirklich froh darüber, dass ich dazu gebracht wurde, das nochmal, ich habe es nicht ganz gelesen, ich hatte nur für knapp 200 Seiten Zeit, immer dazwischen reingeklemmt, zwischen andere Sachen. Es ist ein ganz großartiges Buch. Und was dabei auffällt, wenn man das liest, die Einleitung, großartiger Text, da spricht eine geschichtliche Situation, die ganz selten sich so einstellt und die Intellektuelle dazu bringt, auch Gestandene, Arrivierte, noch einmal völlig rauszugehen aus dem gewohnten Trott und neu anzufangen. Und zwar auf eine Weise, die man fast mit ethnologischen Kategorien beschreiben kann, auf eine akephalische. Das sind Gemeinwesen, wo es keinen Oberhaupt gibt. Ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal zu der Gruppe um Holzkamp stieß. Ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt hier ist, der dabei war. Da waren sie in dem großen Zimmer, der hat von seinem Vater geerbt, ein sehr großes Haus. Und da gibt es ein riesiges Zimmer. Und dort lagen sie also auf dem Boden gelagert. Die Studenten, Holzkamp, Ute Osterkamp dazwischen. Und es war fast eine utopische Situation, als gäbe es so etwas wie eine genossenschaftliche Koproduktion. Und tatsächlich hatte ja dieser arrivierte Akademiker, der aus einer ganz anderen Schule kam, als wofür ihr ihn jetzt kennt, hatte ja noch einmal unter dem Einfluss und zum Teil auch Druck von Studierenden angefangen, mit denen zusammen, sie waren zunächst einmal Lehrer sozusagen, Herausforderer, zu studieren. Das waren also jetzt Linke, Anmarxisierte durch die Studentenbewegung und wie hieß das damals? War das die Rote Zelle oder war das die Erzpsych? Beide? Die waren beide gemischt auch dabei, nicht? Das war ein Durcheinander noch, das war noch nicht so verfeindet. Jedenfalls, die haben ihn natürlich sofort kühniert und er hat sich kühnieren lassen. Und dann hat er aber als ein Streber, der er nun mal war, hat er schon sehr bald schneller gelernt als sie und seine neuen Lehrer überholt und wurde einer der meisterhaften Leute innerhalb des deutschen Marxismus, die sehr dünn gesät sind, weil er überhaupt nicht sich mit Zitaten zufrieden gegeben hat, sondern hat eine Wissenschaft neu gegründet. Und dieser Akt, das passiert selten. Ne? Und wenn ihr die Einleitung mal wieder lest oder lest, vielleicht zum ersten Mal, werdet ihr diesen Atem merken. Da stockt einem manchmal selber der Atem, wenn man das heute liest, was man damals glaubte, machen zu können. Als wäre die Macht im Land schon erobert, gestaltet man jetzt eine neue Wissenschaft für ein solches neues Land. Ja, das war mehr oder weniger der Impetus. Das ist nicht wiederholbar. Und die Situation, in der wir heute sind, verlangt schon Übersetzungen oder verlangt von uns ab, dass wir so viel wie möglich, was an diesen Impulsen ist, in eine ungleich, so wie es aussieht, schwierige Situation übertragen. Jetzt muss ich aber gleich, vielleicht springe ich jetzt mal, wie ich überhaupt zu der Gruppe kam. Es gab zwei Gründe, da hinzukommen. Das erste war, dass Frigga, mit der ich verheiratet bin, damals gerade war, frisch, dass sie eine Assistentenstelle bekam bei Klaus Holzkamp. Also sie gehörte zu dem Team, wenn auch nicht zur engsten Gruppe. Sie war dort für Bildungsökonomie zuständig. Das wurde damals sehr modisch, ich glaube noch unter dem Einfluss des Sputnik-Schocks. Plötzlich entdeckte man die Wichtigkeit der Bildung neu und Bildungsökonomie wurde ein Modethema. Daraus ist dann später und jetzt wieder, aber jetzt schon unter dem Einfluss der kritischen Psychologie, ein Forschungsprojekt hervorgegangen, was 10 Bücher veröffentlicht hat, wovon man heute nur auch noch träumen kann, das Projekt Automation und Qualifikation als assoziiert am Institut für Psychologie. Und ein ganz anderer Nebenstrang ist hervorgegangen, das ist das, was richtig noch lebt und vibriert. Das komme ich gerade als Zeuge aus Dänemark, wo es eine lebendige, akademische, kritische Psychologie gibt, die nicht in allem den strengen Maßstäben von Moos genügt, aber jedenfalls dem Maßstab des Lebens überaus genügt, weil sie mit Erfolg lehren, weiterentwickeln, anwenden. So, jedenfalls Frigge hat dann und auch immer noch im Schwung der Studentenbewegung haben die Studentinnen, die bewegten, viele von denen es satt gehabt, immer nur Kaffee zu kochen, während die Männer die Flugblätter formulierten und sind praktisch ausgezogen. Es gab eine Gründung einer neuen Frauenbewegung. Ich glaube, das ist 69 so, mehr oder weniger. Und dann findet auch in Berlin allerhand statt. Die Frigge ist da mit im Zentrum, Weiberrat und dann die S1, Studiengruppe 1, S2, Studiengruppe 3, 4, 5, 6. Und daraus ist hervorgegangen eine Anwendung der kritischen Psychologie von feministischem Standpunkt. Und auch die ist heute weltweit, wird rezipiert, in Australien, in Kanada, in Dänemark, nämlich Stichwort feministische Erinnerungsarbeit. Das ist eine Anwendung von. Ich schildere gerade, wie ich reinrutschte. Ja? Ich rutschte, jetzt bin ich wieder in der Zeit, gehe ich wieder zurück. Ich rutschte also über Frigge einerseits rein und kriegte dann mit, hat sofort angefangen zu profitieren von dem, was ich da regte. Und dann rutschte ich auf eine zweite Weise rein. Ich hatte verschiedene beachtete Polemiken und gleichzeitig auch, ja, gleichzeitig Forschungsbericht und Polemiken über Hetzkampagnen der Rechten gemacht. Über die NOFU, Notgemeinschaft Freie Universität, über, vergessen, was es alles war. Und jetzt lief eine Hetzkampagne gegen die Gruppe um Klaus Holzkamp. Vielleicht kriegt ihr das noch im Internet, kann man das wahrscheinlich noch billig kaufen, wenn ihr es nicht alles schon habt. Schülerladen Rote Freiheit, die Protokolle und die. Und dazu wurde ich jetzt eingeladen, in dieser Hetzkampagne als erfahrener Kampagnenanalytiker eine Analyse zu dieser Hetzkampagne zu machen. Das ist eben in dem Buch, glaube ich, enthalten. Ja? Das ist in dem Buch enthalten, Schülerladen Rote Freiheit. Ja. Und das müsst ihr euch vorstellen, das hat im Parlament wurde das diskutiert. Im Fernsehen kam es, ich meine, es sei das ZDF gewesen, in einer guten Sendezeit. Das endete damit, dass man nach lauter Beschuldigungen Holzkamp, der sich der Kamera verweigert hatte, vom Rücken her sah, wie er im Institut verschwand. Also das war wirklich eine sehr, Löwenthal war, glaube ich, der in seiner Sendung. Das war eine wirklich bösartige, und das waren insgesamt bösartige Zeiten, weil das war ja Ost-West und da spielte der also Antikommunismus und das in Berlin der Frontstadt. Also das war sehr gefährlich. So. Und in dieser Situation durfte ich also mit meinen erworbenen Erfahrungen als Analytiker durfte ich da zur Hilfe kommen. Und das war natürlich für mich jetzt auch sehr, sehr wichtig. Weil jetzt kam ich mit einem Praxisprojekt zusammen, der kritischen Psychologie, eben in Gestalt dieses Kinderladens. Allerdings war die kritische Psychologie noch nicht wirklich entwickelt. Das war eigentlich noch die Entwicklungsphase, also der Prozess war angelaufen. Und die Rolle der Studierenden, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, auch, das müsste man jetzt andere fragen, wenn Keiler da wäre, wüsste der vielleicht Bescheid. Ich glaube aber, aus der Generation ist jetzt niemand da, nicht? Die Schiller da mitgemacht haben, das lange vor deiner Zeit. Und die haben eben das gemacht, was man erwartet, wenn man so innerhalb, wie wird man in 4 Wochen Marxist und Revolutionär und was tut man dann? Und das war also ein schnell gelernter und toll enthusiastischer Versuch, die Arbeiterkinder zu rotem Nachwuchs zu machen. In der Laden rote Freiheit. Und dabei haben sie das gemacht, was damals die ganze Bewegung tat. Sie haben also sozusagen schwedisch-dänischen Stil importiert nach Deutschland. Das heißt, Nacktheit war nicht länger so tabu. Man konnte auch über Sex sprechen und wusste, dass Kinder, die hatten ja auch Freud gelesen, ein bisschen wussten, dass Kinder auch eine Art von Sex haben. Jedenfalls, das war kein Tabu, sondern das wurde irgendwie offen behandelt. Das konnte thematisiert werden. Und das war dann der Aufhänger, wie ihr es euch schon denken könnt, wie die Hetzkampagne lief. Sexskandal im Schülerladen. So lief das dann. Also, da kam ich dann dazu. Und das war dann der Punkt, glaube ich, als ich das dann vorstellte, als ich diese Szene so antraf im Institut, als sie auf dem Boden alle lagen und ich mich dazulegen musste oder durfte. Und von da ab war die Beziehung wurde immer enger. Und zwar, das habe ich eigentlich erst jetzt gemerkt. So, und jetzt komme ich zu dieser Lektüre-Erfahrung. Und zwar angefangen bei der Einleitung, die sowas ist wie eine Vorbereitung ihrem eigenen Programm folgend, nämlich nicht von einer geronnenen Theorie, die irgendwo herkommt, über die Dinge abhandelnd, sondern ausgehend von dem mehr oder weniger, so heißt es dort auch, zu meiner Verblüffung las ich das, eine Formel, die aus dem Kapital stammt und die ich selber zur Eingangsformel meiner Vorlesungen über das Kapital gemacht habe, die nämlich 1970 angefangen haben, das ist genau die Zeit, 1971 mit 1000 zudringenden Studenten an der FU zu kämpfen hatte und das halbieren musste und auf 2 Semester verteilen. Jetzt sind wir 1973 erscheint dieses Buch. Und das ist dann auch die Zeit, in der ich selber habilitiere, sehr gefördert von Holzkamp, mit dem Vortrag Die Bedeutung von Standpunkt und sozialistischer Perspektive für die Kritik der politischen Ökonomie. Das war mein Habil-Thema. Und das war auch sehr eng schon an Holzkamp. Und als ich das jetzt wieder las, entdeckte ich auf Schritt und Tritt die Gedanken oder verwandte Gedanken oder genau die Gedanken wieder, die damals meine Kapitallektüre, die was Neuartiges hatte in ihrer Art, leitete. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man anheben muss und rühmt an Marx, dass er so anhebt, dass er bei dem anfängt, was jeder weiß, wenn er auch sonst nichts weiß. Also nicht irgendwelche Fertigkeiten, außer denen, die man hat, wenn man in dieser Gesellschaft lebt, die Erfahrung hat. Und dann geht es Zug um Zug. Nämlich im Zentrum steht dann, wirklich, meine Lektüre ist ein einziges Protokoll, wo ich dachte, Mensch, das war dir doch damals gar nicht klar, wie eng, wie parallel das war. Nämlich, wie man den Übergang schafft von dem, was jeder weiß, zu dem, was nicht mehr jeder und jede weiß, nämlich zu Begriffen. Und das Programm, wie er jetzt selber eine neue Psychologie für eine neue Gesellschaft errichten möchte, dass dieses es, dass er, Sie haben jetzt lang genug bürgerliche Psychologie, sagte, kritisiert. Das reichte aber nicht. Man musste jetzt selber den Boden bestellen. Und jetzt fängt eine ungeheuerliche Arbeit an. Und in die wurde ich damals sozusagen als Konsument reingezogen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in diesem Buch hier, habe ich das sozusagen die Naturgeschichte, dann habe ich sehr schnell natürlich Schurig gelesen, wann ist denn der erschienen? Naturgeschichte des Bewusstseins oder wie hieß es? Entstehung des Bewusstseins? 75 schon später. Und wann ist sein des psychischen zwei Bände. Die sind direkt hintereinander. Das ist der Unterschied, glaube ich. Also der atemberaubende Lektüre für mich. Zum ersten Mal kriegte ich eine Geschichte, sozusagen die Vorgeschichte des Menschlichen aus der, das was man nennt, die Evolution des Lebens. Gedachtermaßen präsentiert. Das war ein ungeheures Bildungserlebnis. Ja, und dieses wiederholt er hier. Und was mich jetzt interessiert hat, ist Folgendes. Von vornherein, nicht gerade schon bei der Amöbe, sondern in dem Moment, in dem ein Organismus nicht mehr nur Reize aufnimmt und in irgendeine Reaktion verarbeitet, sondern indem irgendein Organismus anfängt, etwas draus zu machen. Und die Organismen sind darauf angewiesen, ihr Fließgleichgewicht durch Vereinnahmung von außer ihnen vorfindlichen, energiegeladenen Stoffen aufrechtzuerhalten. Sie müssen also früher oder später in die Puschen kommen, wenn sie sich entwickeln wollen. Das war ein bisschen sehr vulgär jetzt gesagt, aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, es gibt in der Naturgeschichte nach dieser Auffassung nichts, was nicht durch Aktivität der sich entwickelten Organismen vermittelt ist. Das heißt, da hat er eine Keimform schon drin, das hebt er heraus, der hat er selber studiert, der las alles, was es damals gab, die avancierten Disziplinen, die sich mit dem beschäftigen. Und das interessierte ihn besonders. Also die Aktivitätsformen, ganz primitive, von aller primitivsten Aktivitätsformen, bis er dann zur menschlichen Aktivitätsform des Handelns kommt, der Praxis. Und das war, jetzt springe ich mal wieder zu dem nächsten Stichwort. Dieses Stichwort, nicht in der Form von Praxis und auch nicht in der Form von Handlung, sondern von Handlungsfähigkeit. Das war es, was mich vollends als Mensch, der in der Philosophie sein Brot verdiente und auch litt unter dem Zustand der Philosophie, was mich dazu brachte, wenn man so will, nicht mehr nur zu kritisieren, sondern noch einmal neu anzufangen, meinerseits den Boden zu bearbeiten. Diese Handlungsfähigkeit. Und das führt auch zu einem anderen Punkt, nämlich zu einem Konflikt, den wir dann hatten, eine Auseinandersetzung. Weil für mich, womit hatte ich es zu tun in der Philosophie? Praktisch war das immer noch die Vorherrschaft ich habe dann später den Begriff verwendet und dazu viel geschrieben, Bewusstseinsphilosophie. Das ist seit Descartes das Muster. Das ist eine ungeheure Sache, die der Descartes da geschafft hat. Praktisch für Jahrhunderte hat er eine Art Grundgrammatik des Philosophierens entworfen. Und die ist in einer frühbürgerlichen Gesellschaft, hat diese Gesellschaft sich darin wiedererkannt, wie er sozusagen in dieser Gesellschaft und für sie dies gemacht hat. Und ich habe auch analysiert, dann später, als schon in meinen ersten Seminaren, wo man das lesen kann in seinen Schriften, dass er emigriert aus einer immer noch klerikal-feudalen Gesellschaft in die damals avancierteste kapitalistische Gesellschaft der Welt. Das war Holland. Und dass er an seinen Freund schreibt, der das Förderbuch des Französischen gemacht hat, der ihn einlädt auf sein Landgut, wo man das Säuseln der Blätter der Pappeln im Wind hört und das Plätschern der Bäche und so weiter. Und er schreibt dem, was ist das? Das ist schön, das Säuseln der Blätter im Wind und das Plätschern der Bäche, aber die unaufhörliche Tag- und Nachtgeräusch einer Großstadt, in der jeder seine eigenen Sachen besorgt und sich niemand um dich kümmert, das ist das, was ich brauche. Also der hatte die Privatform des Individuums sozusagen sich herausgenommen. Er gehörte aus dem zum kleinen Adel in Frankreich und das bedeutete, dass man bei Tag und Nacht immer für andere kleinadlige Leute erreichbar sein musste. Da konnte man im Bett sein oder in dem und dem Akt, es ist ganz egal. Und der ist dann immer umgezogen, hat seine Adresse verheimlicht, aber sein Diener wurde dann mit dem Degen bedroht, wenn er nicht die Adresse rausrückt und dann ist er emigriert. Nicht? Also er ist emigriert aus einer vorbürgerlichen Existenzform in die bürgerliche Existenzform. Und entsprechend sind auch seine Beispiele. Das ist aber jetzt nicht mein Thema. Aber jedenfalls, er hat etwas Ungeheuerliches geschafft. Einen Diskurs gestiftet. Wenn man sich auf den einlässt, ist alles voll, ganz und gar logisch. Also lassen wir uns mal darauf ein, auf das Experiment, dass alles, was wir im Kopf haben, irrtümlich sein könnte. Da gibt es viele Beispiele. Die Sonne sieht so groß aus wie ein Euro, aber wir wissen, die ist viel größer. Also das stimmt schon mal nicht. Heute Nacht habe ich geträumt, es sei das und das. Dann wachte ich auf und merkte, das stimmte auch nicht. Er war bei der Artillerie im Preußisch-Jährigen Krieg, als junger Offizier oder sowas. Und deswegen hat er übrigens die analytische Geometrie erfunden, um die Kugelbahnen zu berechnen. Und dort hat er einen Beinamputierten getroffen, der ihm berichtete, dass ihn die nicht mehr vorhandenen Zehen entsetzlich jucken. Das ist ein nächstes Beispiel. Oder Beispiele und so weiter. Das kann man jetzt verlängern. Und was schließt er daraus? Ich rate euch, methodisch so vorzugehen, dass ihr einen Neuanfang macht und mal akzeptiert, es ist möglich, dass alles, was wir denken, falsch ist. Und dann nimmt ihr sogar noch einen Mythos zu Hilfe, ein böser Gott, der euch dieses Fernsehprogramm, sowas wie in Matrix, in den Kopf setzt. Es könnte alles gefälscht sein. Aber wenn das wahr wäre, dass das alles falsch wäre, dann wäre doch eines nicht falsch. Dafür seid ihr Zeugen, dass nämlich das in eurem Kopf vor sich geht. Dass das ihr denkt, das ist nicht bestreitbar. Was ihr denkt, ist bestreitbar. Das ist sein Ding. Wenn man sich jetzt darauf einlässt, dann wird jetzt die Grundfrage aller Philosophie, und der Marxismus hat geglaubt, es sei auch seine, nämlich, wie komme ich eigentlich vom Denken zum Sein. Das stimmt nicht ganz, was ich gerade als Polemik habe rausrutschen lassen. Das war ein bisschen komplizierter. Wie komme ich eigentlich vom Denken ins Sein? Jetzt brauche ich mal mein Wasser, weil ich bin immer noch geschädigt von der Stressfahrt durch das verstopfte Berlin. Und hoffte doch gleichzeitig, dass das Hindernis, was in unserem Weg war, Erfolg haben würde. Das stimmt, ich vergesse meine polemische Spitze über die EML-Grundfrage. Sondern das ist die Grundfrage der bürgerlichen Philosophie. Also, wie ist Erkenntnis möglich? Und zwar auf der grünen Wiese sozusagen, ohne Voraussetzung. Und mit dieser Grundfrage rechnet der Holzkamp von vornherein ab. Das geht schon von der Einleitung. Er ist bei der... und ich fand sozusagen die Nachfolger dieser kartesischen Problematik, fand ich bei mir im Institut, in einer starken Position. Waren die meisten Seminare, das war mehr oder weniger Bewusstseinsphilosophie. Großartige Theorien zum Teil, also Immanuel Kant ist bestimmt ein großartiger Autor, aber das ist sein Problem. Und die Außenwelt ist ein Skandal, ich zitiere, ein Skandal der Philosophie, dass es das gibt. Nicht? Und das Problemanordnung ist Innenwelt, Außenwelt, wie komme ich von der Innenwelt zur Außenwelt? Das ist sozusagen die Grundfrage. Und das ist dann etwas schon sehr viel noch weiterentwickelt, raffinierter worden mit dem Begriff Subjekt-Objekt. Und diese Anordnung Innenwelt-Außenwelt, Subjekt-Objekt in der von mir vorgefundenen Form an diesem Institut, an dem ich zuerst lernte und dann lehrte, das konnte ich jetzt sprengen mit Hilfe des Begriffs der Handlungsfähigkeit. Und das ist eigentlich ganz einfach zu denken. Der Grundbegriff, einer der Grundbegriffe der Philosophie aus dem Bewusstsein ist das Subjekt. Subjekt. Jetzt, was ist genau das Subjekt? Das ist jetzt ein langer Diskurs, den muss ich sehr kurz machen. Aber es hat mit großer Boshaftigkeit, erstmal, wie habe ich den Begriff Subjekt gesprengt? Diesen Begriff, der explodiert, wenn wir den Begriff der Handlungsfähigkeit in ihn herantreten. Was die Subjekt nennen, das ist ein Drumherumreden um diese Frage, wie werden Individuen handlungsfähig? Und zwar nicht irgendwelche Individuen, sondern gesellschaftliche Individuen, die also nur in Gesellschaft handlungsfähig werden können. Das ist die Schlüsselfrage. Also sind das auch meine Begriffe, auf die ich ziele? Das ist die Frage, mit der ich das aufnehme. Deswegen hat mich diese Holzkampsche ins Zentrum Setzung der Kategorie der Handlungsfähigkeit praktisch in der Philosophie eigentlich freigesetzt, kann ich so sagen. Und sonst hätte ich vielleicht gar nicht entdeckt, meine späteren Kronzeugen, die dann mein Bekenntnisbuch bestücken, nämlich Bertolt Brecht und Antonio Gramsci. Deswegen habe ich ja später dann auch Gramsci 10 Jahre lang übersetzt und die Ausgabe angeregt und mitgemacht. Und das Buch heißt Philosophieren mit Brecht und Gramsci und es hat genau diese, sozusagen, da suche ich das, was die schon vorgedacht haben, in genau der Richtung, entdecke überall die Verwandtschaft im Geiste. So, und jetzt entdeckte ich halt wieder eine unglaubliche enge Verwandtschaft im Geiste und etwas, wovon Gramsci nichts wusste und Brecht nichts wusste, nämlich, dass man dieses, die Bedeutung der Praxis für die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis von Sein und Bewusstsein, dass man die zentral ansetzen kann. Holzkamp setzt sie in der Biogeschichte zentral an und bloß nicht mit dem Wort Praxis, das gehört da nicht hin. Er gibt sogar eine sehr wichtige Fußnote irgendwann, wo er erklärt, warum er selber auf tierisch-organismischem Niveau nicht von Handeln spricht, nicht von Tätigkeit spricht, wie das üblich war, sondern von Aktivität, um den Begriff der Tätigkeit fürs Humanspezifische übrig zu behalten. Und zuerst mal alles, was man nur kann, was Vorform des Humanen auf vorhuman-organismischem Niveau ist, herauszuarbeiten, um sozusagen die Frage nach der Spezifik wirklich zuzuspitzen. Nur noch das, was jetzt da nirgendwo vorfindbar ist. Da findet er eine ganze Menge. Ne? Um das dann auf die Weise, dem eine Basis darunter zu setzen. Vielleicht noch eine Konsequenz, die für mich in der Gegenwart auch sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, nämlich in den Feuerbach-Thesen etwas wichtiger zu nehmen, was ich bisher auch richtig fand, aber es ist mir nicht aufgefallen, dass da was drinsteckte. Gemeint ist Folgendes, also die erste Feuerbach-These, ich weiß nicht, wie sehr die bekannt ist, also das ist eine Kritik mit allem bisherigen Materialismus, einschließlich dem von Feuerbach, und Marx ist an sich Materialist, aber eben nicht so. Warum? Weil dass die Wirklichkeit nur in der Objektform gedacht wird, sozusagen anschauend. Man schaut etwas an, das sind wir nämlich wieder in der Bewusstseinsphilosophie, man optiert zwar jetzt aus dem Bewusstsein heraus für den Materialismus, aber sitzt immer noch im Bewusstsein und Materialismus ist eigentlich nur ein Meinungsbonbon, was man drüber setzt. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Weil die Struktur nicht angegriffen wird, sondern, und das setzt Marx, und das können die Engländer nicht übersetzen, die Franzosen haben auch Mühe, er unterscheidet in den Thesen zwischen Objektform und Gegenstand. Gegenstand und Objekt wird von ihm verteilt, die beiden Ausdrücke, auf zwei verschiedene Bewandtnisse. Wer Holzkamp gelesen hat, muss das wissen, dass diese Gegenständlichkeit in verschiedenen Zusammensetzungen, mit Bindestrich oder ohne Bindestrich, eine ganz zentrale Rolle spielt. Also das ist das eine. Und das andere ist, der Marx kann sehr wohl von Realität sprechen, aber hier spricht er von Wirklichkeit. Und Wirklichkeit, das ist eben das kann ich mir jetzt als jemand vom Fach Philosophie, darf mir das erlauben, diesen Begriff selber nochmal zu bearbeiten, der kommt von Wirken. Und das deckt sich auch mit dem griechisch-terminologischen Tradition. Also hin zum Beispiel bis hin zu dem Begriff der Energie, da hat man das völlig vergessen. Ergon ist das Werk. Und wenn das Werk da drin ist, wenn das ein Wirkendes ist, nicht, dann ist das ein energetisches. So wie man von Energie spricht und meint damit Wirkungskraft von einer Person. Also so in etwa. Ist ja klar. Jedenfalls, ich entdeckte plötzlich, dass der Marx ja da Folgendes sagt. Der öffnet ja den Blick dafür, dass wenn wir Objekte in der Wirklichkeit haben, dass das nicht so ist, dass wir aus dem Guckkasten rausgucken auf eine Bühne oder auf ein Bild oder irgend so etwas, sondern dass wir in einer Welt sind, in der wir auch, wenn schon Objekt sind, wir selber auch Objekt. Das heißt, wir sind in Wechselwirkung mit wirkenden Elementen der sogenannten Wirklichkeit. Wir sind selber wirklich wirkend gegenüber anderen wirkenden Elementen. Und bei manchen Sachen fällt es einem sofort auf, ja, da ist es offenbar so. Zur Stechmücke habe ich kein kontemplatives Verhältnis, oder sie zu mir jedenfalls nicht. Und wenn man sich mal genau überlegt, dann habt ihr das auch nicht zu dem Stuhl, auf dem ihr sitzt, sondern wir sind tatsächlich wechselwirkend mit unserer, mit den Bestandteilen dessen, was wir Wirklichkeit nennen oder was unsere Wirklichkeit ist. Und jetzt kommt der Holzkamm und macht etwas ganz Entscheidendes. Selbst ein Ding, der Begriff Ding ist eine Abstraktion, weil es das isolierte Ding, das ist insofern eine Abstraktion, weil es als Wirkendes im Wechselwirkung mit den anderen Dingen ist. Also der Begriff der Wechselwirkung ist ein Schlüsselbegriff, schlechterdings, für den Aufbau seiner Theorie. Und das fand ich auch, das war mir damals nicht aufgefallen, das ist mir jetzt eigentlich aufgefallen in den letzten paar Tagen, was das, wie viel Zuarbeit ich jetzt nachträglich daraus noch ziehen kann, aus diesem, das heißt also, für eine Ontologie, sein für ein Verhältnis vom, von dem Sein der Seienden, dass diese Seienden als Wirkende auffasst. Und dann habe ich natürlich auch entdeckt, da gibt es eine philosophische Vorgeschichte, zum Beispiel Spinoza vor allen Dingen, wo jedes Seiende ist wirksam, sein Sein zu verteidigen. Und wenn diese Wirksamkeit abnimmt, verschwindet es oder schwindet es zunächst. Bei Spinoza ist übrigens der Begriff der Handlungsfähigkeit im Zentrum. Und er ist gekoppelt mit dem Begriff der Denkfähigkeit. Das beides sind nur Aspekte ein und desselben Vorgangs. Wir sind mitten in der kritischen Psychologie, aber das ist schon bei Spinoza vorgedacht, jetzt im 17. Jahrhundert. Also jetzt fällt mir gerade das Ausdruck nicht ein, verdammt nochmal, Potentia. Die Potentia cogitandi vel actuandi, vel agendi, Potentia agendi, also die Potenz zu handeln oder zu denken, cogitandi. Und das ist eigentlich eins dasselbe, genauso wie Körper und Seele. Der Körper ist der Körper der Seele, die Seele ist die Seele des Körpers. Das ist kein Dualismus, genau das haben wir bei Holzkamp. Und genau das ist der dialektische Grundzug, der sich wiederum vom Aufbau her durch den ganzen Theorieaufbau zieht. Das sind jetzt alles eine Menge Wiederfindungen, bei denen mir nicht klar war, wie nah wir parallel gearbeitet haben. Dazu jetzt vielleicht noch ein bisschen Erzählung. Also Holzkamp hatte jetzt auch entdeckt von den Studenten, getriezt, er muss Kapital lesen. Ich habe in dem Artikel Marxist sein, Marxistin sein, im historisch-kritischen Wörterbuch Holzkamps und Udo Osterkamps Erinnerungen an diese Zeit mitverwendet. Könnt ihr das mal nachlesen, wie das ihr Leben verändert hat und was das für eine lebensverändernde ein Selbstzuwachs war, den sie bei dieser Lektüre erfahren haben. Und das war ja nun mein Arbeitsgebiet, dass ich reingerutscht bin und dass dann übrigens reingerutscht bin aufgrund der Veröffentlichung eines Buches von mir, was der Holzkamp hier zu meiner Freude, wie ich das jetzt wieder fand, da also drin zitiert. Er hat zwei Titel von mir drin. Das eine ist die Kritik der Wahnästhetik. Das war damals der Klassiker. Das war ein absoluter Klassiker. Inzwischen 13 Auflagen auf Deutsch und neue Ausgabe. Das hat er also, das kommt noch vor seiner Zeit, nicht? Das ist rausgekommen 71 oder das mitten in der Formierungszeit, in der eigentlichen Hervorbringungszeit, war das offenbar ein Bezugspunkt für ihn. Und ich war damals Assistent, junger, und das hat mir eine Gastprofessur eingebracht, das Buch. Weil damals wurde wie wild diskutiert über, ist Kunst Ware oder was passiert eigentlich, wenn Kunst Ware wird. Das hat eine große Debatte aller möglichen Intellektuellen, von der Zeit bis ich weiß nicht wohin, alle haben teilgenommen. Und die Studierenden der Germanistik in Marburg haben dann durchgesetzt, dass ich als Gastprofessor eingeladen wurde für ein Semester. Und da die einen linken Kulturminister hatten, bringe ich das durcheinander, oder war das damals Oertzen? Kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Aber jedenfalls, es war ein Linker und da kriegte ich also ein Semester. Und dort musste ich mit ihnen unter anderem Kulturindustrie von Horkheimer Adorno machen. Und dann stellte sich heraus, ohne Kapitalkenntnis kann man das nicht kritisch selbstständig lesen. Also mussten wir eine Kapitallektüre nebenbei machen. Und das wurde ein solcher prägender Erfolg dort bei denen, dass ich dachte, das mache ich in Berlin auch. Und dann fing ich an, das mit den 1000 Leuten im Hörsaal 1, der platzte und da wurde aufgemacht, A nach B. Und dann musste man alles nochmal neu machen. Das konnte man nicht machen, mit 1000 Leuten arbeiten. So. Das heißt also, auf dem Weg war ich jetzt. Und zwar da, so genau von der Studentenbewegung erzogen, hingezogen und durch das Echo und die Nachfrage dazu gebracht, jetzt richtig da zu arbeiten. Genau wie Holzkamp auf seinem Feld. Und für ihn war das jetzt das Entscheidende. Nun gab es aber, wir hatten schon früher mal eine Lesegruppe gemacht, das ist wieder eine andere Geschichte. Dutschke war Mitglied des Argumentclubs, hatte dort eine geheime Aktion, illegale, organisiert am Vorstand vorbei. Und der hatte Recht damals. Ich hatte Unrecht, ich war im Vorstand. Und wir haben dann eine Art Mehrheit-Rückzugsgründung im Argumentclub gemacht. Marx-Engels-Arbeitskreis im Argumentclub. Die Satzung, Paragraph 1 ist das Programm Anschluss an das Wissen und die Erfahrungen der Arbeiterbewegung zu finden. Das war unser Widerstand gegen diesen Anarcho. Die Plakatgruppe war das. Wer die Gesellschaft des Spektakels kennt von der Bond, aus der Richtung kam Dutschke damals. Der weiß, womit man es da zu tun hatte. Aber wunderbare Akte wie Pudding-Attentat und so weiter. Aber damals ging es um mehr. Damals ging es wirklich um Gewalt, die erste gewalttätige Demo. Deswegen haben wir den Marx-Engels-Arbeitskreis gegründet. Da haben wir auch Grundrisse gelesen und dann Kapital angefangen zu lesen. Da waren unter anderem ganz viele Leute, die später den Namen gekriegt haben, in anderen Zusammenhängen. Einer Ganzmann, das sagt euch vielleicht nichts mehr. Bader sagt euch vielleicht nichts mehr, der ist dann Prof in Niederlanden geworden. Und Joachim Bischoff, der jetzt noch Herausgeber von Sozialismus ist. Und der war damals am Institut für Psychologie. Und hat dort auch Kapital. Der war zuerst bei uns, hat er da gelesen. Dann sind wir da auseinandergegangen. Und er hat also im Institut für Psychologie Kapitallektüre gemacht. Ich habe es im Institut für Philosophie gemacht. Und ich glaube, der erste Beitrag, den Holzkamp fürs Argument geschrieben hat, also das ist die Zeitschrift, die ich herausgebe, noch immer mit herausgebe, das war seine Polemik gegen Bischoff. Eine Grundpolemik, die jetzt wirklich das absolute lebendige Seele seiner Methode der kritischen Psychologie betraf. Das ist die historische dialektische Methode. Denn das wurde dort bekämpft. Und dieser Kampf, der da ist jetzt, der Kampf ist immer noch nicht ausgestanden. Also ich habe den Kampf dann geerbt, notgedrungen. Und falls Leute von euch irgendwie was mitbekommen haben, die Haug-Heinrich-Debatte ist immer noch die Front. Bloß, dass Heinrich jetzt mein Bischof ist. Und nun ja, ich habe diese ganzen Fäden zusammengenommen. Also diese Polemik von Holzkamp praktisch auf meinem Terrain jetzt mehr fortgeführt. Das ist das, worum es sich dreht in dem Band Das Kapital lesen, aber wie? Das ist der Abschlussband einer Trilogie, was das inzwischen ist, über das Kapital. So, jetzt wird das allmählich ein bisschen zerfasert. Ihr habt jetzt, ja richtig, der Konflikt. Also, ich habe nun endlich den Begriff Subjekt der Philosophen erstmal mit großem Genuss gefunden, was das alles bedeutet. Zum Beispiel in den Grundrissen, in der Einleitung zu den Grundrissen kommt mal das Wort Subjekt vor. Ja, aber das ist ganz komisch, was das dort bedeutet. Das ist nämlich ein Emigrant, der schreibt, und der verwendet das Wort im englischen Sinn. Und the subject of this essay ist der Gegenstand dieses Aufsatzes. Uff, und nicht der Autor. Also, plötzlich ist Subjekt Objekt geworden. Ja, mehr noch. Dero Majestät gehorsamste Subjekt. Ihre Majestät, Untertan. Subjekt ist der Untertan. Was ist denn das? Untertan, Objekt, die Jurisprudenz rechnet das als Zurechnungsfähigkeit, damit man straffähig wird. Was ist das für ein Ausdruck? Ein Wort, was so vieles drin hat und aber nichts davon genau sagt. Es spricht ja nichts aus. Und dieses Wort muss sich in der Philosophie radikal in Frage stellen. Dekonstruieren, nach Strich und Faden. Und außerdem muss ich eine Sprache finden, die ich an die Stelle setze. Und da habe ich dann mit Holzkamp das handlungsfähige gesellschaftliche Individuum genommen. Das ist ein Wort, das versteht man. Das kann man durchbuchstabieren. Da kann man immer weitere Bewandtnisse, was damit gesagt ist, kann man in aller Klarheit ans Licht holen. Da ist kein Dunkelraum hinter einem vornehm klingenden Wort. Es ist sozusagen ausgewickelt, was da drin war in dem Wort oder etwas davon. Und anderes davon ist ausgeschlossen. Denn das handlungsfähige gesellschaftliche Individuum, da ist noch ein weiter Weg, bis ich bei Ihrer Majestät untertan bin. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist, da ist ein Anspruch drin, der von Holzkamp gleich im Anfang auf die Formel gebracht wird. Mal sehen, ob ich das finde. Sonst muss ich es frei. Ich weiß nicht, ob hier rechtgläubige Textkenner sind. Habe ich das denn nun? Yes, das ist mal. Na ja. Schade, dass ich das jetzt nicht wörtlich habe, weil er nämlich sagt, worum es geht. Es geht, Himmel, oh Mann, das ist mir auswendig. Es geht um eine bewusste, kritische Lebensführung im Kapitalismus. Wie ist die möglich? Was sind deren Züge? Und mehr noch, um ein solches herausgearbeitet zu haben, was das bedeutet, eine kritische Lebensführung im Kapitalismus, für diese Lebensführung selber. Also wenn man dieses Konzept hat, dass es dann leitend sein kann für diese Lebensführung. Moritz, kannst du mir zur Formulierung helfen? Weißt du zufällig noch die Stelle? Das ist genau das, worum es geht. Schade, dass ich jetzt genau diesen Zitat nicht finde. Ich habe es hier handschriftlich irgendwo, aber das dauert jetzt zu lange, wenn ich jetzt suche. Ist auch egal. Der Gedanke ist doch aber klar, oder? Kann jemand hier nichts damit anfangen? Ich meine, das ist doch unser Problem. Das ist das, wofür wir einstehen. Das Buch ist dann so aufgebaut, dass er zunächst die ganz allgemeinen Grundlagen, die Vorbedingungen, dass das überhaupt jemals entstehen konnte, so etwas. Und dann die allgemeinen Formen, in der das, wenn es so entstehen würde, sein könnte. Und dann die kapitalistischen Formen, in denen das eingebracht wird in gewisse Machtverhältnisse, in Verkehrsverhältnisse, in Tauschverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse und was jetzt passiert eigentlich mit dem Anspruch, der da formuliert war. Und das am Rande aber, so glaubte man, dass der Rand ist erreicht, wir sind an der Grenze, wir können sie überschreiten, und zwar nicht in der DDR, sondern bei uns überschreiten, wo diese Möglichkeit für alle da ist. So, das ist praktisch der, wenn man so will, der rote Faden dieser Theorie. Ja? Und das ist natürlich auch der rote Faden der Philosophie der Praxis. Das wäre jetzt aber ein anderes Thema. Es ist, glaube ich, nicht meines. Und vielleicht ist es jetzt ebenso geboten wie höflich. Aber wir hatten natürlich einen Konflikt, weil Subjekt war nun mal ein Zentralbegriff. Obwohl Das habe ich auch heute entdeckt, zu meiner Freude. Ach so, und dann gab es wirklich da auch Knatsch. Nein, es gab eine wunderbare Diskussion auf einem der Kongresse in Marburg, war das, glaube ich? 84. Wo ich diese Frage, und die ist dann auch veröffentlicht, ist das im Forum Kritische Psychologie? Durfte das dort veröffentlicht werden oder ist das ein Argument? Erreicht das. Im Kongressbericht. Erreicht das große Subjekt die kritische Psychologie? Der Titel ist verständlich, wenn man sich Folgendes vorstellt. Damals war unter anderem sehr en vogue die althusserische Ideologietheorie mit dem Subjektionsbegriff. Auf Französisch geht das viel leichter. Assujettir heißt unterwerfen. Subjizieren haben wir manchmal probiert, aber das geht nicht, das versteht niemand. Sodass bei denen das näher lag, das Subjektbegriff in Frage zu stellen. Und das große Subjekt, das war das Subjekt sozusagen der Ideologie, sprich, wer immer sich in die Herrschaft hineinbewegt, sich zum Subjekt in diesen Verhältnissen macht, der ist ein kleines Subjekt dieses großen Subjekts. Also was so eine Art mythische, das ist nicht das, was es etwas wirklich gibt, das kann zwar Gott heißen, dann ist das das große Subjekt und tatsächlich ist das für Althusser auch die Form, wie das jeden Einzelnen von uns betrifft, die Anrufung, die Interpellation, ist das nicht aus der paradiesischen Situation, als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und Gott, und sie haben gemerkt, sie sind nackt und verstecken sich und sie werden von Gott angerufen, also das große Subjekt ruft sie an und konstituiert sie jetzt als verschämte, kleine, Unterworfene, die jetzt beurteilt werden zur Arbeit und zum Schmerz, zum Gebären in Schmerzen des Leibes. Das sind die beiden Folgen dieser Erkenntnis. So, jedenfalls das große Subjekt, das war also ein ideologietheoretischer Begriff. Nicht? Und Subjekt war genau dieses U-Boot, auf dem in der Philosophie die Ideologie fuhr. Scheinbar ganz etwas Wunderbares, ein Subjekt. Aber es war dies eine Art Schmuggelkiste, in der alle möglichen Bedeutungen mitkamen. Und da verlangte ich, mach die Kiste auf, sag, was drin ist. Das tut Holzkamp auch. Jetzt habe ich heute entdeckt, gestern entdeckt, er macht zum Beispiel Folgendes. Organismus und Umwelt alias Subjekt und Objekt. Naja, nun hat er aber im Kontext die Sache so konstruiert, dass auf keinen Weg, auf gar keine Weise sozusagen das Subjekt, was gemeint war, in diesem Organismischen aufging. Denn an der Stelle wird nicht gesagt, dass das spezifisch Menschliche dann doch was anderes ist, als die Art, wie irgendein Organismus, eine Amöbe, sich zu ihrer Umwelt verhält. Also, dass der Begriff mindestens, müsste gesagt werden, er ist sehr überallgemein. Und wie Aktivität, ich sage Handeln bei Menschen oder Tätigkeit, so werde ich nicht dasselbe Wort verwenden für die Amöbe und für das, was humanspezifisch sein soll. Hier geht es um etwas enorm humanspezifisches, genannt Handlungsfähigkeit gesellschaftlicher Individuen. So. Das war dann der Konflikt halt. Und das war mehr mit Ute. Dazu müsst ihr aber wissen, dass ich durch Schicksal bestimmt worden bin, der Doktorvater von Ute zu werden. Das ist immerhin ein historisches Kuriosum. Sie ist, glaube ich, etwas älter als ich. Aber in der Wissenschaft gibt es eben solche Wunder, dass der Vater jünger sein kann als Also das war ein Konflikt. Ne? Und Ute hat den Konflikt, glaube ich, heftiger genommen als Klaus. Klaus hatte, wir wurden damals, wir hatten unter dem Einfluss der kritischen Psychologie mit Handlungsfähigkeit, hatten wir also bei der Kritik des Subjekts das Projekt Ideologietheorie gegründet. Wo wir also dieser Subjektgeschichte näher nachgingen. Es hat ja auch viele Folgerungen gehabt, hat auch viele Bücher über Faschismus und so weiter veröffentlicht. Und dieses Projekt Ideologietheorie, das geriet alsbald in Faschismus in der DDR. Und Jetzt war die Frage, da Klaus und Ute doch sehr nahe waren an der SEW, SED. Wir leisteten uns mehr eigenes Denken. Jetzt wurde von der DDR, in der Zeitschrift für Philosophie, wurde das Institut für marxistische Studien und Forschung, der DKP, in Frankfurt gerügt, weil sie von mir ohne Kritik einen kleinen Text abgedruckt hatten zum 100. Todestag von Marx. Notwendigkeit des Marxismus heute. Und denen wurde vorgeworfen, dass sie das nicht zitierten. Und daraufhin haben sie, um sich wieder reinzuwaschen, ein Buch gemacht unter dem Titel Krise des Marxismus oder Krise des Argument. Und da wurde von allen Seiten, also die ganzen Intellektuellen wurden mobilisiert, die heute auch noch im Gange sind. Und die haben dann verschiedene Aspekte von mir, aber auch von Fricker und von anderen dann demontiert. Also Persönlichkeitstheorie, ich staunte, dass ich das hatte, Friedenstheorie, alles Mögliche, ist egal. Und das sollte eben auch in dem Zeit, sollte auch Holzkamp schreiben. Und Ute. Ute hat geschrieben, Holzkamp hat auch geschrieben. Aber er hat seinen Aufsatz nicht veröffentlicht. Ich bin gespannt, ob der irgendwann aus den Manuskripten rauskommt. Ich würde ihn gerne sehen. Ich weiß nur, dass es den gibt. Es gibt also einen Verurteilungsaufsatz aus der Feder von Klaus. Und ich würde gerne wissen, wie lautet der genau. Auf die Ute konnte ich ja antworten damals, das war raus. Aber Holzkamp war eben so als Person, das muss man wirklich noch sagen, zu seinem großen Ruhm und mit Dankbarkeit, dass er Konflikte leichter produktiv wenden konnte, als das manchen von uns anderen gegeben ist. Ja? Er hat also eben nicht den Bruch herbeigeführt. Und das Gleiche ging ja auch mit Frigga, mit ihrer Erinnerungsarbeit und anderen Sachen. Die wurde auch zitiert zum IMSF und es wurde eine Art Scherbengericht über sie gemacht. Und als Zitat wurde von ihr ein unreifer Satz von Karl Marx aus dem Jahr 1844 eingewandt. Jetzt kann mir jemand helfen, wie der lautet. Der Proletarier, egal was er denkt oder was er glaubt oder meint, er ist dazu gezwungen, die Revolution zu machen. Ja, und dann waren natürlich diese ganzen Aufwendigkeiten, sozusagen das gramscianische Arbeiten daran, war natürlich eigentlich unnötig. Und gegen diesen Glaubenssatz hatte sie dadurch verstoßen, dass sie sich sehr viel Gedanken machte über das, was im Wege steht. Was blockiert die Leute? Was lähmt die Leute? Ne? Nun gut. Also Klaus konnte in solchen Konflikten, hat er die Kurve eher gekriegt. Ich hoffe, ich habe sie vielleicht nicht immer gekriegt, aber bin ihm sehr dankbar dafür. Die Weise wurden wir am Schluss eher noch engere Freunde. Und jetzt in Berlin, den Herflug hat mir die Uni Roskilde bezahlt. Ihr müsst mir bezahlen den Flug zurück nach Stuttgart. Aber die Unterkunft habe ich im Haus von Holzkamp. Also, so vielen Dank für eure Geduld.